Anlässlich des 85. Gründungstages der Heroischen Koreanischen Volksarmee gab es am 20. April im Zentralen Arbeiterkulturhaus in Pyongyang ein Treffen zwischen einem Helden der Republik und den Arbeitern und Gewerkschaftlern. Hier erzählte der Held der Republik, Ji Yong-chun, Führer des Museums über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, dass während des vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieges die Soldaten der Volksarmee, gestützt auf die originellen militärischen Ideen, erprobten Kampfmethoden und herausragenden Strategien und Taktiken des Präsidenten Kim Il-sung, die Tapferkeit, die Opferbereitschaft und den Massenheroismus bekundet, die USA, die sich für die weltstärksten Ausgaben besiegt und den Mythos des Sieges im Krieg geschaffen hatten. Er verwies auch darauf, dass Feldherr Kim Jong-il mit der Songun-Politik, deren Ausübung nicht leicht war, die koreanische Volksarmee zu den in Ideologie und willestarken Streitkräften und zur unbesiegbaren Armee mit landeseigenen mächtigen Angriffsmitteln verstärkt und entwickelt hatte. Zum Schluss hob der Held hervor, dass die großen Verdienste der herausragenden Menschen um die Stärkung der militärischen Kraft durch einen weiteren Songun-Herführer, nämlich den Genossen Kim Jong-un, weiter zur Geltung gebracht werden.